Singende Schlangen aus Katerpoesie von Paul Scherbart. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Singende Schlangen. Ich war schon wo, da ging es Wüste zu. Ich hatte weder Hemd noch Schuh, nur grüne Schlangen in beiden Händen. Ich konnte mich nicht drehen und nicht wenden, doch viele Beutelsterne drehten sich um meine Arme und sahen aus wie schlaffe Luftballons, die Schlangen aber sangen. Ende von Abschnitt 39.